303. Doch eben hatte zwei Motoren. Ist aber mit mir gleich vorbei. Den einen habe ich gerade verloren. Das habe ich noch nicht erlebt. Weil er läuft ja verdammt erregend. Weil er ganze Blut durchweht. Und rast dem Boden entgegen. Hey, über den Wolken. Wann der Röhre schützt doch gelandet sein. Sorgen wird an, ob nicht mehr vorhanden und wann. Für dich ist ein großer, wichtiger Stein, der mich mir und mein. Dem Heck seh ich doch lange nach, der ist in den Atlantik knallen. Meine Nerven nach und nach verletzt zusammenfallen. Wenn ich bloß nicht so gestoppen, dann wär ich ganz bestimmt nicht hier. Keine Flucht, keine Hoffnung. Ich denke, meine Hand sind wir. Hey, über den Brücken. Wann der Röhre schon zu gerne sein. Alle Äxte, alle Sorgen sind an. Überhaupt nicht mehr vorhanden und wann. Dies ist ein großer, wichtiger Stein. Für mich Bier und Wein. Ich gönne mir noch einen Schluck. Denn ist der Funk nur kaputt. War ich für seinen Ruck. Und jetzt liege ich im Dunkeln. Ich bin nur einzig Kirchenlieder. Wir werden zücken! Und jetzt schaue ich wieder! Mit Flügeln auf dem Rücken! Ei, über den Brücken! Und der Brücken ist doch gerne sein! Meine Äxte, alle Sorgen sind an! Überhaupt nicht mehr vorhanden und an! Dies ist ein großer, wichtiger Stein! Mit mir und mein! Über den Brücken! Und der Brücken ist doch gerne sein! Meine Äxte, alle Sorgen sind an! Überhaupt nicht mehr vorhanden und an. Für dich ist ein großer, wichtiger Stein. Nimm ich mir und bei. Über den Wolken. Wann habe ich jetzt so gerne sein. Da legst du alle Sorgen sind an. Überhaupt nicht mehr vorhanden und an. Für dich ist ein großer, wichtiger Stein. Nimm ich mir und bei. Über den Wolken. Wann habe ich jetzt so gerne sein. Da legst du alle Sorgen sind an.